In der Sowjetunion geht unterdessen alles seinen nicht mehr sozialistischen Gang. All die, die noch irgendetwas zu sagen und zu regeln haben, versuchen, die Auflösung der Union in geregelte Bahnen zu lenken. So haben sich heute die Führungen von 10 der 15 Republiken auf ein Übergangsregime geeinigt und die Mitglieder des Volksdeputiertenkongresses nickten zustimmend. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Der außerordentliche Kongress der Volksdeputierten in Moskau, der heute früh begonnen hat, steht ganz im Zeichen der Überraschung, die Michail Gorbatschow und 10 Republiken der bisherigen Sowjetunion bereitet haben. Diese Republiken, die fortan selbstständige Staaten seien, sich aber in einer gemeinsamen Union zusammentun wollen, haben die Absicht, alsbald einen Vertrag über eine Union zu unterschreiben. Zwar soll dieser Vertrag zunächst nur für eine Übergangszeit bestimmt sein, und zwar bis zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung und der Schaffung eines neuen politischen und staatlichen Systems, wie es formuliert wurde, aber es gibt unter Moskauer Beobachtern keinen Zweifel, dass auch unter anderen konstitutionellen und strukturellen Bedingungen eine Union weiter besteht, die gleichsam der Rechtsnachfolger der bisherigen Sowjetunion sein wird. Diese Vereinbarung hat Gorbatschow mit den Präsidenten der 10 Republiken in den vergangenen anderthalb Tagen gefunden. Der Präsident von Kasachstan, Nazarbayev, trug heute früh diese Vereinbarung vor, der nach einer mehrstündigen Pause zur Beratung die Vertreter der 10 Republiken ausdrücklich zustimmten. Es handelt sich um Russland, die Ukraine, Weißrussland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Aserbaidschan, Kirgisien und Armenien. Georgien war als Beobachter vertreten. Nazarbayev trug 7 Punkte vor. Erstens, Vorbereitung und Unterzeichnung eines Vertrages durch die dazu bereiten Staaten. Zweitens, Aufforderung zu einer Wirtschaftsgemeinschaft aller bisherigen Republiken, unabhängig vom Status, den der jeweilige Staat hat. Drittens, Bildung eines Rates aus jeweils 20 gleichberechtigten Vertretern der Republiken, um eine Verfassung auszuarbeiten und Gesetzgebungsfunktionen auszuüben. Also offensichtlich Verzicht auf den bisherigen obersten Sowjet, Einsetzung eines Interrepublikskomitees für die Wirtschaft. Viertens, Abschluss eines kollektiven Sicherheitssystems mit einer einheitlichen Armee, wobei radikale Reformen bei Armee und KGB erforderlich seien. Fünftens, Anerkennung aller internationalen Vereinbarungen und Verpflichtungen der UdSSR, einschließlich Abrüstung und Abrüstungskontrolle. Sechstens, Annahme und Übernahme der Garantie bürgerlicher Rechte, ungeachtet ihrer Nationalität, ihres Wohnortes, ihrer Parteizugehörigkeit oder politischen Anschauungen und der Achtung der Rechte nationaler Minderheiten. Siebtens, Bitte an den Volkskongress, die Anträge der Republiken auf Aufnahme in die Vereinten Nationen zu unterstützen und sie als Subjekte des Völkerrechts anzuerkennen. Die nachmittags aufgenommene Debatte der Volksdeputierten brachte keine Überraschungen. Vertreter der zur Union bereiten neuen Staaten der Sowjetunion unterstützten die Vereinbarung. Moldawien bat darum, seine Unabhängigkeit anzuerkennen und erklärte die Bereitschaft, in der beabsichtigten Wirtschaftsgemeinschaft mitzuwirken. Ein Vertreter Lettlands forderte Gorbatschow auf, ohne Verzögerung einen Erlass über die Anerkennung der Unabhängigkeit Lettlands zu unterschreiben. Eduard Neumeier aus Moskau.